SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast. Zehn Jahre lang war sie sozusagen die Pamina vom Dienst. Ob in Madrid, Zürich, New York, München oder bei den Salzburger Festspielen, überall wurde Julia Kleiter gefeiert. Blond und blauäugig ist sie schon rein optisch die Idealbesetzung für die tapfere Prinzessin aus Mozarts Zauberflöte. Doch inzwischen ist Julia Kleiter Anfang 40 und die Pamina, die ist mir eigentlich fast ein bisschen zu früh aus dem Kalender geschlichen, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, die letzte war 2014, da war ich 34 und habe eigentlich jetzt noch gar nicht gedacht, das ist jetzt vorbei. Also ich würde es auch eigentlich jetzt noch singen können, aber das kommt nicht mehr, das ist dann einfach vorbei. Es ist auch okay, ich habe ja einige gemacht. Inzwischen wird Julia Kleiter eher für die fraulicheren Rollen engagiert. Die Gräfin in Figaros Hochzeit, die Marschallin im Rosenkavalier oder Agathe aus dem Freischütz. Ihre Stimme wächst mit den Aufgaben. Es wird auch mal die Frage gestellt, wie verändert sich die Stimme, wenn man Kinder bekommt und Schwangerschaft und so. Das habe ich zum Beispiel gar nicht so stark empfunden, dass ich dann irgendwie jetzt plötzlich da ein neues Fach hatte oder so nach der Schwangerschaft. Aber es ist natürlich so, die Stimme wird wärmer, sie wird runder über die Jahre. Stimmt. Rund und warm klingt Julia Kleiters Sopran. Schon als Kind hat sie ihre Stimme entwickelt, im Domchor ihrer Geburtsstadt Limburg. Dabei hätte es auch anders kommen können, denn ihr Vater war bis 1990 Bundestrainer der deutschen Hockeynationalmannschaft der Herren. Daheim sang er aber gern auch mal das ein oder andere Schubert-Lied. Ich habe tatsächlich auch Hockey gespielt, mal. Aber nicht so. Mein mittlerer Bruder, der hat am meisten Sport gemacht von uns. Und der große Bruder und ich, wir sind die Musiker. Der ist aber in der ganz anderen Richtung. Also Rock, Pop, Jazz, das ist seine Welt. Julia Kleiter fühlte sich eher in der klassischen Musik zu Hause. Ein wichtiges Vorbild, ihr Onkel, der renommierte Liedersänger Christoph Brigadier. Er gab ihr auch die nötige Starthilfe zum Karrierebeginn. Zum Beispiel, als es darum ging, eine Agentur zu finden und so, hat er mir geholfen. Das italienische Liederbuch von Wolf haben wir ganz, ganz oft aufgeführt. Wenn du mit so jemandem wie Christoph auf der Bühne sein kannst, ihn beobachtest und ja, da ist es natürlich Lernen und Aufsaugen pur. Zum Festival Rhein Vokal bringt Julia Kleiter nun Lieder von Franz Schubert mit. Über das Festivalmotto Liebe geht sie inhaltlich allerdings auch mal weit hinaus. Denn Krieg ist ein Thema, weil wir machen die ganz tollen, wunderbaren Ellen-Lieder von Schubert. Ellens Gesänge. Shakespeare-Text ist das ja. Und da geht es darum, der Krieger wird in den Schlaf gesungen, dass der Krieg jetzt aus ist. Und das ist natürlich sehr emotional, zu dieser Zeit solche Lieder zu singen. Ein sehr aktuelles Programm, was uns alle sehr beschäftigt. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.